SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Entspannt ins Wochenende. Es ist Freitag oben, es ist kurz nach der 7. Allerhöchste Zeit von elektronischer Clubmusik. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Das ist SRF Virus. Ich bin der Mental X und ich habe heute oben fantastische Sounds mitgebracht. Und zwar kannst du dich noch an den Paolo Mocho erinnern. Der hat 2008 einen riesen Club-Hit gehabt. Er ist entdeckt worden von Eric Pritz. Und jetzt ist längere Zeit einmal ruhig geworden. Und man hat schon gedacht, naja, okay, vielleicht geht er zur Zeit eine andere Tätigkeit nach als DJ. Aber der Hernan Cataneo hat ihn jetzt auf ein Satbeat gesehen. Es ist eine brandneue Scheibe von Paolo Mocho eben auf ein Satbeat. Es steht heute so bevor. Weiter gibt es total abgefahrene Sounds von Butch, der zusammen mit Kölsch eine Scheibe produziert hat. Und dann noch aus Mexiko von Betoco. Anfangen, die man mit einer sehr, sehr entspannten Nummer, und zwar von Fort Ted, den Remix gemacht. Und zwar für den Track Opal im Original von Bicep. Und mit dem reisen wir jetzt zusammen ins Wochenende, wenn du magst. Hoffe ich doch, oder? Schön reise ich mit. Viel Spaß. Thank you. 16 Jahren, also anfangs 0 Jahre, ist das Label Barock eines der wichtigsten House-Labels gesehen. Und Barock ist ein britisches Label gegründet worden von Keith MacDonald, sprich von Innate. Der hat wirklich so alle zwei Wochen das Vinyl rausgegeben und das Ding hat sich immer in den absoluten Top-Platz der DJ-Charts platziert, auch zu Recht. Und dann vor etwa 4 oder 5 Jahren hat das Label verkauft und dann ist nur noch, sagen wir mal so, banalere House-Musik rausgekommen. Jetzt, zusammen mit dem Keith MacDonald, der zurückgekehrt ist auf sein ehemaliges eigenes Label, hat er dann auch noch gerade jemanden mitgenommen, nämlich Alexia Knight. Und das ist die neue Scheibe und es ist richtig, richtig geil. Weightless heißt das Teil. Jahr und Tag bin ich ein ganz, ganz großer Fan vom Holländer, vom Elke Klein aus Rotterdam. Er hat schon vor 10 Jahren ein super renommiertes Label namens Outside the Box. Und dort hat er dann zum allerersten Mal so Industrienamen, wie zum Beispiel der Armenier, der Davi, präsentiert. Noch bei weit aus, bevor Labels wie zum Beispiel Crosstown Rebels gekommen sind. Natürlich ist der Elke Klein ein fantastischer DJ und Produzent. Aber sein neues Label, also da übertrifft er sich wieder einmal mehr. Outside the Box, sein altes Label, hat rauslaufen lassen. 2 Jahre ist es gegangen. Und seit gut einem halben Jahr gibt es das hier im Elke Klein, sein neues Label. Und zwar Days Like Night. Diesmal mit Xanadu und Designer. Thank you. der Typ ist einfach irre. Und das meine ich durchaus positiv. Für mich zurzeit einer so der kreativsten Köpfe aus Berlin. Und gut, die Berliner Szene in der Elektronik, die schon immer wegweisend war. Wir mögen uns an die allerfrühesten 1990er Sounds erinnern. Zum Beispiel so von Johnny Climac und Paul Bros. Später natürlich das Trance-Label MFS mit dem Kid Paul und Cosmic Baby und Paul van Dyk. Dann ist es ein bisschen ruhiger geworden. Zumindest sind sie eher in die sehr tiefen Techno-Sounds gegangen in den letzten 5 Jahren. Und jetzt, seit etwa 2-3 Jahren, macht dieser Typ hier eine Musik wirklich alle platt. Und das ist seine Comedy-Scheibe. Anfangs April wird sie released auf seinem eigenen Label. Das ist die Comedy eine Musik mit Lodestone. Freitag dir den Track zum ersten Mal vorgestellt habe, habe ich für mich gedacht, so, nein, das wird nicht das einzige Mal geblieben sein. Da ziehe ich mit in der Rotation. Und ich bin diese Woche sehr oft gefragt worden, was ist das eben für ein Remix von der Belinda Carlisle? Ist kein Remix, sondern man hat einfach Sample verwendet, aber richtig, richtig gut eingesetzt. Und ja, Deep House meets 80s Pop und richtig gut. Sasch BBC ist das. Und zwar mit Heaven. Thank you.

SRF Virus Essential Tune. SRF Virus, ich bin der Mentlix, ich bin wöchentlich hier am Freitag zu oben zuständig, dass die elektronisch-urbane Clubmusik nicht zu kurz kommt. Und jetzt kommen wir mal zu einem von diesen Übertracks von dieser Woche, sprich Essential Tunes. Und es ist wieder mal einmal mehr der Bülende Gürlo aus München, besser bekannt natürlich als Butch. Lange Zeit ist jetzt ruhig umgesehen, gut, er hat so zwei, drei Remixes gemacht, aber jetzt triumphiert er mit einem Monster-Release. Und zwar bei niemandem geringerem als einem Sven Beth auf dem Beth-Label, nämlich Cocoon Recordings. Und als ob das nicht schon genug wäre, sprich der Butch beim Sven Beth auf Cocoon, hat man das Ganze dann noch remixen lassen, und zwar von Kölsch. Monster Track, die erste Essential Tune vom heutigen Open. Und Hintergrundinfos zu Butch findest du auf srf.ch/mentlix. Da kannst du gerade nach der Sendung Playlisten und den Podcast abladen. Schönes Wochenende. ist Massive. muss jetzt ganz stark versuchen, nicht recht haben, ist es wirklich, das fällt mir unglaublich schwer, aber naja, ich habe es halt gesagt, oder? Und in dem Moment, wenn auf dem Sven weht, in seinem Label, wenn sich der Trance rauskommt, dann weisst du, dann passiert was ganz, ganz Grosses. Gut, Trance hat sich natürlich auch weiterentwickelt, er klingt nun zwangsläufig so cheesy wie noch vor 10, vielleicht 15 Jahren, aber eben Space ist schon ziemlich, das ist ein Butch auf Cocoon mit Part 1. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Mit dem Paolo Mocha so ziemlich alles gerissen, was als DJ und Produzenten-Duo geht. Mit Ron Hardy haben sie wirklich einen monatelangen Nummer 1 Club-Hit gehabt. Und so ist das eigentlich sehr kontinuierlich weitergegangen. Insbesondere eben mit dem Pride, da wissen wir ja, er gehört inzwischen wirklich zu den bekanntesten Techno- und Elektrohaus-DJs von der Welt. Aber auch der Paolo Mocha steht von der Qualität, zumindest im Pride, in nicht noch. Das beweist er hier, das ist seine brandneue Scheibe auf Sadbeats Music, das ist ein Candygen. Und Hintergrundinfos zum Paolo Mocha. Playlist, der Podcast bekommst du auf srf.ch/mentlix, dort ist ein Feature online. Den Podcast bekommst du natürlich auch gerade nach der Sendung auf iTunes oder auf der SRF Virus App als Stream, wie du magst. Juhu! unheimliche Wucht und das für ein House-Track. Naja, okay, also Horschaft am Techno-Tour. Oder sagen wir mal, zügigeren Tech-House. So können wir uns, glaube ich, alle einigen. Revelation ist das vor. Das muss ich schnell lesen. Krampeli? Nein, kein Scheiß. Krampeli, so wird das sehr wahrscheinlich nennen. Hintergrundinfos und natürlich dann auch die Playlisten zum Nachlesen bei www.besseren.ch/mentalx. Als nächstes schon wieder fast ein vergessener Act, nämlich Su Brasil meldet sich zurück. Ja, eigentlich schon seit 2-3 Monaten. Su Brasil, Techno- und House-Produzent aus Schweden. Er ist noch weit von der zum Beispiel Swedish House Mafia da gewesen, super erfolgreich, aber irgendwann hat er sich so ein bisschen mehr oder weniger zurückgezogen aus dem Business. Jetzt kommt er zurück und zwar gerade mit einer sehr, sehr groovigen EP beim Sascha. Auf Last Night und gerade als nächstes. morgen schon Track. Zu Brasil und Schweden. Auf dem Sascha Simmel Last Night on Earth Label mit A Social Listen. quer durch die fantastische Welt von der Elektronika mit Schwerpunkt Deep House, eklektische Elektro, zum Beispiel auch ein Progressive House, wo wir uns jetzt befinden, und später haben wir noch einen Techno-Sound aus Mexiko vom Betoco. Das hier, was hier läuft, wie hätte das geheißen? Voiceless mit India. Sehr, sehr eine groovige Scheibe, kommt, glaube ich, auf dem russischen Movement-Label so in den nächsten paar Tagen raus. Das ist SRF4 aus Hintergrundinfos zu dieser Show. Findest du auf srf.ch/mentlix. Gerade nach der Sendung immer gut. Eineinhalb Stunden bekommst du dort den Podcast und gratis ein Download, eine Playlist und alles, was du brauchen kannst. Für ein hoffentlich wunderbares, angenehmes und vielleicht auch wildes Partywochenende. Oder? Geht gut. dort so oben hocken, irgendwie alle in den Bündner Bergen, genau gesagt, am Arosa Electronica Festival. Gut, sie haben auch über die ganze Woche und natürlich auch noch das gesamte Wochenende phänomenales Line-up. Es ist so alles dort aus dem Underground-Ecke, wo Rang und Namen haben. Aber meistens geht es gerade bei solchen grossen Festivals nicht einmal mehr zwangsläufig um Names, sondern irgendwie, es ist halt schon ziemlich beeindruckend, die Größe und vor allem der Aufwand, der dort oben in Davos ertrieben wird. Aber selbst wenn zum Beispiel morgens oben in Zürich möchtest du in den Ausgang gehen, dann würde ich dir absolut zum Beispiel die alten Kasernen empfehlen. Stehst auf Progressive House und Trance vom Human Element. Morgen zu oben gastiert du in der alten Kaserne. Stehst eher auf Underground Techno, deep und super sexy. Dann gehst du morgen zu oben zum Beispiel ins Hive. Dort beschalte ich den Panapod. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. entdeckt worden. Das ist das äußerst talentierte Duo von Oliver Koletzki. Sie haben mir ein Demo geschickt und ich habe gedacht, das ist doch exakt der Sound, den ich zurzeit auf dem Label habe. Township Rebellion sind das aus Berlin äußerst begnadet. Und das hier ist ihr brandneuer Remix für Stay OK, ebenfalls ein Berliner Techno-Label. Die ganze Sendung heute mit dem Namen Candidan. Und The Contact kannst du gratis downloaden. Und zwar ab der 11 auf srf.ch/mentalix oder auch als Stream auf der SRF Virus App. Und selbstverständlich auch gratis auf iTunes. Check's aus. We'll be right back. Ich meine, ich mache den Job hier schon so super lang. Aber auch nach 25 Jahren, ich bin immer noch Feuer und Flamme für den total irre. Und es ist wahrscheinlich eine der puristischen Techno-Varianten, nämlich Acid House. Ich mag mich erinnern, so, gerade nach der Acid House-Welle, anfangs 90er Jahre, Acid House-Welle, die erste, die war ja so 88 gewesen, wo dann die deutsche Techno-Band, nämlich Hard Floor, angefangen haben, eben eine neue Art von Acid Techno zu produzieren. Unglaublich. Auch ganz grosser Vertreter aus dieser Zeit. Das war natürlich die fantastische Miss Jax. Und das ist ein Typ, der schon bei der Miss Jax released hat, nämlich Outtake mit My Enemy. We'll be right back.

gehabt, wenn wir zwei gefunden haben. Der eine kommt aus Mexiko, ist der Betonko und hat vor etwa 5-6 Jahren riesige Nummern produziert. Und zwar einen Remix für den legendären House-Klassiker von Lefty, The Song of Life. Und der andere wiederum, das ist der sehr sympathische Südfranzose, nämlich der Raphael Cerato, auch ein Produzent, der im Moment in allem Munde ist. Und das zu Recht. Das ist ihre Co-Produktion, nämlich Devil. Und mit dieser Nummer verabschiede ich mich für die heutige Sendung für euch. Wir hören uns wieder, wenn du magst, am nächsten Freitag ab der 7. bin ich wieder für dich hier live hinter den Turntables im Studio, wo wir anschauen, um mit dir ins Wochenende zu reisen. Den Podcast kriegst du in einer Stunde, und zwar auf srf.ch/mentlix und auf iTunes. Und jetzt sage ich, genieße das hoffentlich frühlingshaftere Wochenende. Komm, gute Nacht, bis dann. Ciao, ciao. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.